Der Hackerangriff, den Facebook vor 2 Wochen bekannt gab, war kleiner als zunächst angenommen. Allerdings hatten die Hacker Zugang zu mehr Nutzerinformationen als gedacht, gab das Unternehmen bekannt. So seien von dem Cyberangriff nicht 50 Millionen, sondern 30 Millionen Nutzerkonten betroffen. Bei rund 14 Millionen Nutzern hatten die Hacker Zugriff auf sensible Informationen, darunter Beziehungsstatus, Telefonnummer oder Religion. Auch Informationen über die 10 letzten Orte, an denen Nutzer sich über Facebook angemeldet hatten, oder die 15 jüngsten Suchanfragen bei dem Netzwerk waren zugänglich. Bei den übrigen seien lediglich technische Daten wie Name und E-Mail-Adresse an die Hacker gelangt. Das teilte der Produktchef des sozialen Netzwerks Guy Rosen mit. Von einigen Nutzern sind auch die letzten 4 Ziffern ihrer Kreditkarten erbeutet worden. Zur Herkunft der Hacker machte Rosen keine Angaben. Die US-Bundespolizei FBI ermittelt. Für einen Zusammenhang zu den anstehenden US-Kongresswahlen gebe es keine Hinweise. Facebook hatte im September mitgeteilt, dass die Angreifer sich durch den Diebstahl digitaler Schlüssel Zugang zu Millionen Nutzerprofilen verschafft hatten. Mit den sogenannten Token konnten sie auf die Profile zugreifen, als wären es ihre eigenen.